Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 218, an Goethe, Jena, den 10. Oktober 1796. Hoffmann in Weimar steht bereits auf dem kottaischen Speditionszettel. Sie können ihm also auch dem Industriekontor, wenn es welche haben will, Exemplare des Almanachs auf Rechnung abliefern lassen. Sie sind so gütig und bemerken auf beiliegenden Preiszetteln, wie viel Exemplarien an beide Handlungen abzugeben sind und lassen einen Empfangschein für mich geben. Sollten Vellon oder holländische Exemplarien gewünscht werden, so müsste ich das Mittwoch früh spätestens erfahren. Zugleich sende ich einen Vorrat von Melodien. Was zu viel ist, werden Sie so gütig sein, mir auf den Sonnabend zurückzusenden. Von hiesigen Buchhandlungen sind nunmehr 72 Exemplare verlangt und abgegeben worden. Gehen in Weimar 28 ab, so sind wir in diesen zwei Orten, die etwa 12.000 Menschen enthalten, 100 Exemplare losgeworden. Es wird interessant sein, den aktuellen Zustand der poetischen Lektüre in deutschen Städten aus diesen Beispielen zu ersehen. Ich bin überzeugt, dass in Thüringen und im Brandenburgischen, vielleicht noch in Hamburg und umliegenden Orten, der dritte Teil unserer Leser und Käufer sich finden wird. Ich bitte sehr um den Rest der Decken. Hirts Aufsatz sende ich morgen. Den Abdruck des Kupfers will ich an Cotta vor der Kupferplatte voranlaufen lassen. Heute geht das zweite Drittteil der ganzen Auflage des Almanachs nach Leipzig ab. Leben Sie recht wohl und schreiben mir bald wieder, mich zu erquicken und zu stärken. SCH